birds who could fly. They flew so high. Then I looked into your eyes, never understanding why. You would never run with me while the world is turning upside down and all around, and we are watching those birds in the sky from the mountainside. And you, uh-oh, uh-oh. Sunday Service, die zweite Stunde, geht es mit den Konzerttipps weiter. Ihr hört natürlich immer noch das freie Senderkombinat FSK. Ja, und alle Tipps wie immer ohne Gewähr. Die kommende Woche, was gibt es hier an Konzerten? Eben gerade hörten wir The Dead South, so eine Band, die eher so ein bisschen Bluegrass-Folk-Musik macht, auf ihrem Album Honey You. Davon hörten wir, Quatsch, das Album heißt Good Company. Honey You hieß der Song gerade eben. Und sie spielen live am Dienstag, den 10. November, in der Bernhard-Nocht-Straße, und zwar im Nocht-Speicher. Dann gibt es den verrückten Finnen Jaakko Aino Kalevi zu Gast in Hamburg, und zwar im Übel und Gefährlich im Turmzimmer. Der hat vor kurzem auch schon ein paar Wochen her, im Sommer war das, sein Debütalbum veröffentlicht, gleich betitelt. Und hier kommt Jaakko Aino Kalevi mit seinem Song Deeper Shadows. Jaco Aino Kalevi hat auch so einen ganzen Fuhrpark an Synthies dabei, sicherlich die ja, so schönste blubbernde Sounds von sich geben. Eben hörten wir seinen Song Deeper Shadows. Jaco Aino Kalevi, diesen Namen muss ich auf der Zunge zergehen lassen, spielt live in Hamburg und zwar am Donnerstag, den 12. November im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag sind Churches zu Gast und spielen im Docks. Die Band aus Glasgow gab es schon erst schon hier zu hören mit ihrem neuen Album. Und dann sind die Aeronauten wieder mal in der Stadt, die beste deutschsprachige Band. Kommt natürlich aus der Schweiz und gastiert am Donnerstag im Hafenklang von ihrem neuesten Album Heinz. Kommen die Aeronauten hier mit ihrem Song Mittelland. Rockin' with Rita, rockin' with Linda, rockin' with Mina, rockin' with Lita, La Isla Bonita, Geld und Tiger Selecta. Land. Das waren die Aeronauten, der Song vom neuesten Album Heinz. Sie spielen live am Donnerstag im Hafenklang, das ist der 12. November. Da wird es dann geben treibende Beats, herrliche Bläsereinsätze und natürlich den launisch-lakonischen Gesang des Sängers Gutz. Die Aeronauten live, ganz, ganz großartig. Am Freitag dann zu Gast in Hamburg ist Ariel Pink, spielt im Knust. Das ist der 13. Freitag, der 13. Kann man trotzdem ausgehen. Ihr seid alle nicht abergläubisch. Ja, und das ist auch der Konzerttipp der Woche. Hier kommt Ariel Pink's Haunted Graffiti mit Major Themes. As a girl with a boy to be one, for I solemnly devote myself to thee. I'm sorry, but it's true. Truth is shameful and vile. So I'm not real and I won't call you. And I wanna talk about mature things daily. And I want it to be good. I want it to be good. And I want it to be good, my baby. I want it to be good, to be good. I want it to be good, baby. Now let's take steps to rectify your whole life. Take this gift I gave to thee. A promise to be true. Embrace, imagine imaginations that suit you. Yeah, I wanna talk about mature things, taboo. And I want it to be good. I want it to be good. And I want it to be good, my baby. I want it to be good, to be good, to be good. And I want it to be good, baby. I wish I was taller than 5'4". 35 years of my life spent computing it all. I want it to be good. I want it to be good. I want it to be good, my baby. I want it to be good, to be good, to be good. I want it to be good, my baby. Major Themes hörten wir von Ariel Pink's Haunted Graffiti, von seinem gleichnamigen Album. Ariel Pink kommt aus Hollywood und hat bei dem liegen Genie und Wahnsinn ziemlich nahe beieinander. Er macht Musik, die irgendwie zwischen 60er Jahre Popsongs, Shampoo-Werbespots und Melodien auf Soaps zusammengewürfelt wurde. Nebenbei noch ein paar Feldaufnahmen und das Ganze klingt damals schon ein bisschen anstrengend, kann aber auch wundervollen Pop ergeben, wie gerade eben gehört bei Major Themes. Und Ariel Pink spielt live am 13.11. am Freitag im Knust und inzwischen tritt er unter eigenen Namen auf. Pom Pom, sein Album aus dem letzten Jahr, glaube ich, letztes Jahr erschienen, ist das erste als Ariel Pink, vorher immer Ariel Pink's Haunted Graffiti, was über die Band ausgetauscht hat. Auch da macht er weiter mit Musik zwischen irgendwie B-Movie-Soundtracks aus den 80ern, syrische Hochzeitsmusik und Surfrock aus Malibu. Hier nochmal Ariel Pink von diesem Album Pom Pom mit White Freckles. freckles? Where'd you get those freckles, thistles? And give me the long white freckles. Black freckles on the deal tip and guaranteed to blow your mind into the super DIY. Oh, white freckles. White freckles. Freckles, where'd you get those freckles, thistles? Did you paint them on white freckles? Black freckles, the sun tan at the beach. Wash your face up with the rag. White freckles are so rad. Oh, black freckles. White freckles. White Freckles, was für ein wahnsinniger Song. Das waren gerade eben, ja nicht waren, sondern das war Ariel Pink von dem Album Pom Pom. Ariel Pink spielt live am Freitag, den 13.11. im Knust. Das ist hier Konzerttipp der Woche an dieser Stelle vom Sunday Service. Vorher war er in ganz kleinen Läden zu Gast. Inzwischen hat er sich ein etwas größeres Publikum erspielt. Bin gespannt, wie er den Raum dort füllen kann. Nicht nur mit Leuten, sondern auch mit seinem Sound. Das kann schon manchmal in die Hose gehen, aber warten wir es ab. Ebenfalls Freitag sind Friska Viljor zu Gast im Übel und Gefährlich. Das Konzert dürfte ausverkauft sein. Und dann spielen, wer ist da noch dabei? I'm Not a Band, genau, spielen im Molotow und zwar dort in der Sky Bar. Habe ich hier auflegen mit dem Song Easy vom letzten Album Oceans. I'm Not a Band. Couldn't see a face when I was looking at you. So far away when I was standing next to you. And all you want is to belong to someone. Hiding in the dark, you won't be seen by anyone. Couldn't see a face when I was looking at you. far away when I was standing next to you. No, you didn't go, didn't go. No, you didn't go, didn't go. Oh. To open up a show, all your stories, it could be so easy. Will you ever grow? Will you ever show? All your worries, it could be so easy. I'm not a band, waren das gerade eben. Und die spielen live im Molotow am Freitag, den 13. November. Dann sind es Cinematic Orchestra zu Gast im Mojo Club. Die Band hier zu hören mit dem Child Song. Thank you. Der Child Song hier vom Cinematic Orchestra, das wird dirigiert von Jason Swinscoe, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das hier gerade vom Album Ma Fleur, bestimmt locker 10 Jahre alt. Und das Cinematic Orchestra gastiert im Mojo Club live am Freitag, den 13. November. Thomas Dybdahl ist ebenfalls zu Gast am Freitag und spielt im Nordspeicher vom Album What's Left Is Forever, auch schon ein paar Tage älter. Hier sein Song This Love Is Here To Stay. Love is here to stay. Thomas Dybdahl war das, der kommt aus Norwegen und seine 7. Platte mit dem Titel What's Left Is Forever ist auch schon gut 2 Jahre alt, aber meines Wissens die letzte, die er veröffentlicht hat. Vielleicht gibt es ja auch neues Material von seinem kommenden Album am Freitag, den 13.11. im Nordspeicher. Da kommt der Thomas Dybdahl live erleben. Am Samstag dann den 14.11. spielen Beach House auf Kampnagel. Die Band aus Baltimore gab es in der ersten Stunde hier bereits zu hören. Und dann zu Gast in Knus ist John Bramwell. John Bramwell ist der Sänger und Gitarrist von I Am Clued. Das Trio macht zurzeit Pause. John Bramwell ist solo unterwegs, wird keine Platte aufnehmen, aber hat einen Song zumindest aufgenommen, solo. Und wird natürlich vor allen Dingen I Am Clued Sachen spielen, akustisch, schätze ich mal. Im Knust am Samstag. Hier kommt er mit eben diesen Song, den er aufgenommen hat. John Bramwell mit Time's Arrow. I've had time to discover I have no time at all. Not one way or the other. I'll see time's arrow soar. You gathered in the slipstream, the moments that you can't forever keep. Does it matter that a daydream is broken from its tethers while you sleep? You spent some days in celebration. You heeded the siren's call. Have there been some minor deviations? Have you seen time's arrow soar? Have you gathered in the slipstream the moments that you can't forever keep? Does it matter that a daydream is broken from its tethers while you sleep? Have you gathered in the slipstream the moments that you can't forever keep? Does it matter that a daydream is broken from its tethers while you sleep? Gathered in the slipstream, the moments that you can't forever keep. Does it matter that a daydream is broken from its tethers whilst you sleep? I have gathered in the slipstream, the moments that I can't forever keep. For it matters that a daydream is broken from its tethers while I Times Arrow, das war gerade John Bramwell, also I Am Clued Solo. Den könnt ihr sehen live am Samstag im Knus. Das ist der 14. November, so muss es sein. Dann am Sonntag, den 15. November, spielen Thus Olds im Mojo Club und zwar als Support von Patrick Watson. Thus Olds sind ein Ehepaar und zwar bestehend aus Erika und wie heißt der zweite im Bunde? Ihr Mann, ne? Habe ich gerade nicht auf dem Zettel, aber egal. Sie kommt aus Schweden, er aus Kanada. Und die beiden haben mit Black Matter gerade eine neue EP veröffentlicht und spielen live im Mojo Club, wie gesagt, am Sonntag als Support, als Vorprogramm von Patrick Watson. Hier kommen Thus Olds mit ihrem Song Shields. And instead it left me bleed. Was Owls hörten wir mit dem Song Shields. Black Matter heißt ihre neueste EP. Und ja, Erika hatte ich schon genannt. Und Simon oder Simon Engel heißen die beiden aus Kanada, wo sie zumindest jetzt in Montreal ihre Platte aufgenommen haben. Und spielen live im Mojo Club am Sonntag, den 15.11. Ebenfalls am Sonntag ist Michael Cronin zu Gast und spielt im Übel und Gefährlich. Ein Songschreiber aus den USA. Aus Kalifornien kommt er gerade seine dritte Platte MC3 betitelt. Hier kommt er mit Say. Yeah. Michael Cronin hörten wir mit seinem Song Say. Der Kalifornier spielt in Hamburg und zwar im Übel und Gefährlich am Sonntag, den 15.11. Am gleichen Tag sind Hop Along, eine Band aus den USA, ebenfalls zu Gast im Hafenklang. Hop Along sind zu viert und Frontfrau ist eine gewisse Frances Quinlan mit, wie heißt das neue Album noch? Irgendwas mit Shut, Painted Shut, genau, haben sie gerade ihr zweites Album veröffentlicht im Sommer. Schöne Platte, hier kommt ihr Song Waitress. Klassischer Indie-Pop hier mit Hop Along, süßer Bandname, wie ich finde. Die Band aus den USA spielt live im Hafenklang und zwar am Sonntag, den 15. November. Nächsten Montag dann, den 16.11., gibt es hier beim Sunday Service ein Interview und zwar mit der Hamburger Band Halma. Die haben ja gerade das mit Granula ihre neue Platte veröffentlicht. Dazu dann mehr mit Gespräch und Musik natürlich nächste Woche an dieser Stelle. Und dann im Westwerk spielen live Schneider Kaczirek. Stefan Schneider und Sven Kaczirek haben ja vor kurzem, na auch schon über ein Jahr her, mit Shadows Documents eine schöne Platte veröffentlicht. Hier ihr Song Birds, Bell and Sticks. Mama. Birds, Bell and Sticks. Das waren Schneider Kaczirek. Toller Song und auch live sicherlich sehr, sehr sehenswert. Ihr könnt sie erleben. Am Montag, den 16.11. Schneider Kaczirek spielen im Westwerk. Einen letzten Tipp habe ich noch für euch und zwar die Telescopes spielen im Hafenklang am nächsten Montag, den 16.11. Telescopes wurden gegründet von Stephen Laurie. Das war 87, waren eine der ja, sehr, sehr guten, der besten Bands dieser ganzen Shoegazer-Szene. Und ja, jetzt sind die Telescopes wieder auferstanden aus dem Nichts sozusagen und haben eine neue Platte veröffentlicht, Hidden Fields betitelt. Die ist ziemlich grausam, wenn ich ganz ehrlich bin. Also als alter Fan bin ich da ziemlich enttäuscht. Aber vielleicht geht's euch ja ganz anders und ich finde die Platte genauso toll wie die alten. Dann auf jeden Fall ins Hafenklang gehen. Die Telescopes kommen hier mit Don't Bring Me Round.